lieber geh ich mit Strom und Fluss der Zeit, Richtung Kosmos und Unendlichkeit. Ich lebe gern in 20 Dimensionen, bin ich zu Haus und habe was zu wohnen. Weil ich überall bin, brauch ich nirgends hingehen, und wo auch immer es ist, da ist es sehr schön.